Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, spricht der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 68 und ich bin der Andi. Ich befinde mich im Urlaub oder befand. Wie immer ist es schwer, bei derartigen Audiokonserven die Grenze zu ziehen und ich bevorzuge die Gegenwart. Vergangenheit macht oftmals traurig, weil sie vorbei ist, insbesondere dann, wenn es eine schöne Episode war. Naja, meine Wahrnehmung, ihr seht das möglicherweise anders. Wie auch immer. In der letzten Konserve erzählte ich vom Winterreifengate, der Urlaubshinfahrt und Quaran. Fun Fact am Rande, ich habe Quaran vor der Namensvergabe nicht suchmaschiniert. Hätte es ja auch Sean nennen können oder Schafi, vollkommen egal. Dann habe ich die letzte Konserve hochgeladen und kurz darauf hatte ich unerklärliche Zugriffszahlen. Ob's an der Verschlagwortung liegt? Einzig unüblich war Quaran, also suchte ich im Internet und wurde fündig. Ein Musiker in Sachen Kuduru und Hip-Hop trägt diesen Künstlernamen. Mutmaßlich werden nun seine Fans enttäuscht sein, wenn sie auf die Konserve stoßen. Zurück zum Urlaub. Wir sind angekommen, haben ausgeladen und decken uns vor Ort mit Nahrungsmitteln ein. Weil's eine Ferienwohnung ist, gibt's kein Frühstücksbuffet, aber im Gegenzug auch keine Zeitslots, in denen man sich Corona-bedingt einfinden muss. Fürs Abendessen wählen wir Stefan, wie jedes Jahr. Endlich mal wieder ein leckeres Gyros komplett. Zu Hause gibt's alle überall Döner und kaum Gyros, sodass ich froh bin, hier oben mal wieder Gyros zu bekommen. Zurück in der Ferienwohnung liege ich so auf dem Sofa und bewege meinen Zahn. Wat? Genau, ich bewege meinen Zahn. Dafür muss ich ein wenig ausholen, also nicht für die Zahnbewegung, aber fürs Verständnis. Vor Jahren brach bei einer Zahnbehandlung ein Stück Zahn heraus, sodass die Wurzel gefüllt und der Rest überkront werden musste. Lange Jahre tat dieser Backenzahn seinen Dienst, doch vor wenigen Monaten schmerzte er. Wurzel gefüllt? Schmerzen? Nee, wahrscheinlich ist da an einer Stelle eine kleine Entzündung, der ich mit einem Interdentalbürstchen und einem chlorhaltigen Dentalgel den Garaus machte. Ein, zwei Wochen später wackelte der Zahn. Man konnte ihn einen Hauch ein- und auswärts bewegen. Doof, aber war so und verursachte keine Schmerzen. Ich erinnerte mich daran, dass mein Zahnarzt vor Jahren sagte, irgendwann ist's für einen wurzelgefüllten, überkronten Zahn vorbei und dann müsse man neu überlegen. Dann war dieser Zeitpunkt wohl gekommen, aber weil er weder Schmerzen verursachte noch herausfallen konnte, ich hab mal dran gezogen, war es mir zunächst egal. Die Tage vergingen und ab und an prüfte ich, ob sich der Zahn stärker lockerte. Das tat er zunächst nicht, doch nach einigen Wochen konnte ich ihn ein Stückchen hochziehen. Ich rede hier von dem Bruchteil eines Millimeters, nix Ernstes. Dann wird er wohl bald herausfallen, dachte ich. An diesem ersten Urlaubsankunftstag liege ich nun auf dem Sofa und ziehe sanft am Zahn, der nicht wie erwartet nach dem üblichen Bruchteil eines Millimeters hängen bleibt, sondern sich nach oben herausziehen lässt. Kein Blutgeschmack? Ich habe diesen Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, da weiß ich auch warum, denn zwischen meinen Fingern halte ich die Krone samt Stift, der sich vormals eingeschraubt in einem der Wurzelkanäle befand. Überraschung! Der Zahn war gar nicht lose. Vermutlich hatte sich am Kronenansatz im Zement ein Spalt gebildet. Von dort gab es, gegebenenfalls in Zusammenhang mit Bakterien, über die Zeit einen Dauerbruch durch die Zahnsubstanz. Die Bewegung des Zahns war nach dem vollständigen Bruch durch den Stift gegeben. Ein interessanter Urlaubsbeginn. Nur gut, dass das Ding nicht unwahrscheinlicherweise nachts herausgefallen war und ich es verschluckte. Der Stift hätte mir schlimmstenfalls Speiseröhre, Magen und Darm perforieren und dann irgendwo hängen bleiben können. Da die Bruchfläche schmerzfrei ist, beschließe ich erst nach dem Urlaub meinen Zahnarzt aufzusuchen und bis dahin eine dieser Zahnpasten für empfindliche Zähne zu verwenden, weil sie den mangels Stifts nun offenen Teil des Wurzelkanals verschließen wird. Anmerkung am Rande: Der Urlaub ist vorbei und ich war beim Zahnarzt und wie vermutet muss die Wurzel kieferchirurgisch entfernt werden und danach wird es auf ein Implantat herauslaufen. Bislang also nichts falsch gemacht, aber auch nicht zum Nachmachen empfohlen. Mit einem ungewohnten Gefühl im Mund geht der Anreisetag für mich zu Ende. Der erste Urlaubstag gestaltet sich schwierig, nicht nur weil das Kauen einseitig ungewohnt ist. Einerseits wollen wir am Deich schrittieren, andererseits ist's Wetter unschön. Zumindest sollen wir am Nachmittag einen Slot von gut 2 Stunden haben, in dem wir trocken bleiben könnten. Bei Zeiten starten wir in Richtung Dagebüll zum Hafen. Auf dem Weg regnet es und der Blick übern Deich verspricht keinen Slot. Dennoch lassen wir uns nicht verunsichern, denn im Norden ist blauer Himmel. Je näher wir Dagebüll kommen, umso freundlicher wird es. Vor uns fährt ein Dortmunder, der offensichtlich dasselbe Ziel hat. Geplant wollen wir auf dem Inselparkplatz parken, doch ungeplant fahren wir dem Dortmunder hinterher. So erreichen wir den Hafen. Südmole. Dort gibt es auch Parkplätze, 1 Stunde für 1 Euro und weit laufen muss man auch nicht. Ein Vorteil, wenn es regnen sollte. Erfreulicherweise ist das Wasser da. Wellen schwappen ans weiße Pegelhaus am Ende der Mole und der Wind peitscht die Gischt auf den Teer. Um die Kappe nicht zu verlieren, mache ich sie enger. Nachdem ich mich an Wellen, See und Gischt satt gesehen habe, keuche ich mich am Pier entlang zur Wendeltreppe und zur Aussichtsplattform hinauf. Ich sollte lernen, wo ich dieses Ansteckmikrofon festmache, damit ich nicht immer so hineinröchel. So, ich spaziere hier meine Aussichtsplattform rauf im Hafen von Dagebüll und es ist windig. Danke. Schön hier. Da drüben, auf der anderen Seite, da hinten ist ein Geocache. Da am Anfang. Ach so, auf der anderen Seite, ja genau. Ich hoffe, mir fliegt jetzt nicht die Mütze weg. Das wäre nämlich doof. Oben angekommen, filme ich das Gesamtensemble stückweise in 360 Grad. Wollen wir mal einen Dreher machen, wa? So schick wie beim Schweigert wird's nicht, dafür flattert die Kapuze im Wind und macht ohne Ende Störgeräusche. Nur mein Keuchen überdeckt nichts. Das ist Atemdominanz. Meine geheime Superkraft. Schon cool hier oben. Ja, das ist ja so schön, dass wir hier hingefahren sind. Ja. Ja, wie viel Zeit haben wir noch? Bis kurz vor 3. 1/2 Stunde genau. Dann gehen wir jetzt da drüben noch den Cache machen. Wow. Ja, es ist eine ganze Menge Wind, wie ihr das alle merkt. Hier geht's richtig ab. Es ist also eine Wendeltreppe. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört bei dem ganzen Wind. Deswegen ist auch das Geräusch nebenan von der Fähre. Das Geräusch von der Fähre mal auf und mal abschwellend. Außerdem hatten wir hier eine ganze Menge Gegenverkehr an Fußgängern. So sieht's aus. Ich steige trotz Gegenverkehrs die Wendeltreppe wieder hinunter und wir versuchen zur Nordmole zu kommen, weil sich dort ein Geocache befindet. Es ist Dose 1 des Zwischen den Meeren Trails und wenn man schon mal hier ist, sollte man den auch machen. Vor den Rampen zur Fähre finden sich Fahrzeuge ein. Auch Fußgänger warten auf den Zustieg, während wir kreuzen und die Nordmole erreichen. Dort ist wenig los. An einem Camper entladen zwei Neopren gekleidete Männer Kites. Sie wollen dem Sturm trotzen. Während wir das Dösken suchen, entfalten sie die Drachen und bereiten sich vor. Also hier muss irgendwo einer sein. Möglicherweise hier. Aber das ist er wohl nicht. Oder da unten drunter. Das könnte gut sein. Ich würde mal so drauf tippen. Weil wir haben hier 2 Meter. Warte mal. Ich zieh mal hier dran. So. Geocache. Hurra. Hier ziemlich aufpassen, dass das nicht wegweht, denn es ist arg. Schatz, nimm's das mal bitte. Es ist der erste hier. Wow. Und es weht hier ganz ordentlich. Werde ich gleich noch ein kleines schönes Video machen. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt einer versteht, was wir hier auch sagen. So, da vorne baut irgendeiner so eine Art Rettungsinsel auf. Ich weiß nicht, was er da vorhat. Aber es sieht spannend aus. Nein, ich denke, es ist ein Kite. Der will kiten. Ein Kite ist es. Da guck. Solche Fotos machen. Nach dem Fund und unserem Lok spaziere ich zum Ende der Mole und schaue mir auch hier die Gischt an. Von Westen zieht die Sturmfront heran. Wir haben noch wenige Minuten, dann werden die ersten Tropfen fallen. Meine Holde erzählt mir, dass die Jungs dem Sturm mitnehmen wollen, wie sie sagten. Hä? Ja, aber guck mal, allein das Licht, ne? Die möchten das mitnehmen, also von daher... Was? Das Unwetter. Aha. Der jetzt reingeht, hat gesagt, das nehmen wir mit. Ja. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. So, dann sollten wir sehen, dass wir wegkommen. Als die ersten Tropfen fallen, stellen wir fest, dass kleiner Hagel dabei ist. Ein kleiner Unterstand, gerade so groß, dass 2 Menschen darin Platz finden können, bietet sich an. Hier steht mutmaßlich normalerweise der Kartenkontrolleur für die Fähre. Doch diese Fähre ist nicht da, somit der Unterstand verwaist. Er hält das Gröbste ab. Wir haben uns mal schnell untergestellt, weil hier geht es ziemlich ab. Hier kommt der Hagel quer. Mit ein bisschen Glück werden wir hier nicht zu sehr nass. Ich glaube, wir müssen uns umdrehen. Da vorne wäre ein Häuschen gewesen, das habe ich nur nicht gesehen wegen dem Unterstellplatz. Könnte man jetzt schnell hinlaufen, aber muss glaube ich nicht sein. Ja, das geht. Solange das hier nicht direkt reintreibt. Wir könnten jetzt schnell rüberlaufen. Hä? Dann mach. Was ich vorher nicht sah, war der verglaste Warteunterstand, weil mir der Camper die Sicht nahm. Aus dieser Perspektive ist er gut zu sehen und so nutzen wir die Gelegenheit hinüberzulaufen, als der Regen-Hagel-Mix kurz abschwillt. Ja, so ein Hauch. Weil das Parkticket abläuft, wählen wir die erstbeste Gelegenheit, zur Südmole zurückzulaufen. Insgesamt gut, dass wir nicht die 3-Euro-Inselparkplatz-Variante gewählt hatten. Kennen wir ja, ne? Mal so ein bisschen nass werden. Was ist mir mit den Händen? Naja, so. Jetzt versuche ich mich mal anzuschnallen. Ach, ich habe ja allen möglichen Kram rumhängen. Die Kamera und... Ach, ich ziehe die gar nicht erst aus. So. Irgendwie... Oh. Ah, werden wir schon ein paar schöne Bilder haben. Und vor allen Dingen, wir haben Cash. Das ist ja auch schon mal was. Ah, und ich habe schon 3000 Schritte gemacht. Unfassbar. Das ist natürlich jetzt nicht die Masse. Volle Lotte zwischen Brille und Gesicht ins Auge. Oh. Ja, das ist natürlich nicht so doll. Meine ist jetzt ein bisschen beschlagen, aber das wird alles schon. Ich denke auch. So, fahren wir nach Hause? Oh, ein paar Schritte da dann. Noch im Haus oder so. Ja, genau. Ich müsste aber auch noch ein paar Schritte machen noch. Das ist gut. So, sieht doch gut aus. Bis auf die Trottel, die jetzt hier rumfahren. Und ja. Nee, die wollen deinen Parkplatz nicht. Wir müssen mal dahin. Im Auto wird meine Keucherei umgehend durch Inkompetenz in Sachen Handynavigation ersetzt. Der Versuch, das durch verbale Ablenkung zu kaschieren, führt nur bedingt zum Erfolg. Ich soll auf Favoriten klicken. Ich klicke auf Favoriten. Und da steht Bäderstraße, Videland, jetzt Route. Und dann starten. Ich habe gestartet. So, dann siehst du, das mit dem Inselparkplatz, das hätte nichts gegeben. Das war mir dann doch ein bisschen zu... Da, ja, fahr da einfach mal weg. So, ja, da mal weg. Da mal weg. Da müssen wir eben an diesem Abkreis mal anhalten. Ja, das kriegen wir auch hin. Also, hallo? Warum denn nicht? Wenn du den schon, wenn du den schon entgegenfährst, du fährst ja überhaupt da lang, wo du ja eigentlich... Nein, das geht schon. Was ist denn hier mit dem Rot? Habe ich den verdreht oder was? Ja, weiß ich auch nicht. Mach komisches Zeug. Jetzt wird das da hinten wieder hell. Ja. Ja, guck mal da, wo du fährst. Guck nicht auf dein Handy. Ja, der ist ziemlich voll für die Leute, die jetzt hier auf irgendwelche Inseln fahren. Ja. Ja, die sind ja vielleicht auch schon vor Tagen. Du kannst ja hier auch Wochen parken. Weil das Parkhaus kannst du auch, aber das ist dann teurer. Aber dann stehst du halt sicher. Ne? Ich meine, wenn du jetzt hier so ein mega Hagelgewitter hast, ne? So wie jetzt eben, ne? So mit mindestens diesen, oh, was hatten die Körnchen so? 5 mm? Also das kann dir schon... Weil hier ist ja Saharasand drin, ne? Weißt du? Also doch, in diesem... Ja, auch, aber wenn da Salz drin wäre, hättest du ja keinen Hagel. Der wird ja tauen. Mit Salz würde der ja tauen. Das in deinem Gesicht ist die Gischt von dem hochgespritzten Wasser, aber nicht von dem Hagel. Der Hagel kommt von oben und das Wasser kommt von unten. Das ist zum Salzig. Ne? Kommt der Hagel schräg von vorn, kriegt die Kuh ein kaltes Horn. Ja. Fahr doch erstmal rund durch den Kreisel und guck, ob du irgendwo eine Parkbucht findest. Ich muss aber da hin. Ja. Jetzt muss ich anhalten. Das ist eher schwierig, es sei denn, du fährst hier. Da sind Steine. Nee, da ist so ein Drisszeug. Da musst du aufpassen. Vorsichtig. Du brauchst einen Hundekotbeutel. Weiß ich nicht. Reicht das jetzt? Aber das mit der Musik, das ist nicht gut. Weil wegen der GEMA und so. Ist das schon alles? Wir müssen da hinten mal drüber wischen, wenn wir zu Hause sind. So einmal mit dem Finger oder mit irgendwas, vollkommen egal. Aber das ist ja, Da sieht man ja gar nichts mehr so nach hinten. Ach, jetzt steigt sie aus, ergrimmt. Hätte doch zu Hause auch gereicht. Boah, geiles Bild. So muss das sein. Das ist doch jetzt mal ein schönes Rückfahrkamerabild. Besser als irgendwie Steine hätten wir auch brauchen können, ne? Oh, das reicht. Ein Kölner. Ja, nee, da muss ich jetzt gleich das Handy mal an den Rechner anschließen und diese Wahnsinnsdatei rüberschieben. Total unsinnig, das meiste ist eh nur Plätscher, Plätscher und Stürm und Flatter und Wind. Aber man weiß ja nicht, wofür man diese Atmo mal brauchen kann. Hast du keine Lenkradheizung? Das ist jetzt schlecht, ne? Die Holde nickt mit dem Kopf. Sie möchte ja nicht mit hier drauf. Sie möchte viel lieber hier rumreiben und was? Was? Oh, sie hat sich die Sitzheizung angeschraubt. Schön, weil es ist ja kalt. Jetzt setzt sich auf die Hände und fährt freihändig. Das ist ja geil. Freihändig Auto. Ja, naja, gut, sie hat ein Subaru, da klappt das. Bis das nächstbeste Schaf hier irgendwie draufläuft und dann war es das auch. Ose Wolter Kog. Berühmte letzte Worte. Ja, einmal freihändig fahren, dann Ose Wolter Kog. Guck mal, da hinten die ganzen Windräder, die kannst du fast gar nicht sehen, da wo das jetzt so extrem regnet. Das ist schon der Knaller. Nee, das hat uns ordentlich überrascht, eben am Hafen. Was ist denn da? Da läuft ein Huhn. Fahr mal rüber. Ein Fasan am Straßenrand. Ich fass es nicht. Dass ich hier sowas nochmal sehen kann, das ist ja unglaublich. Abends treffen sich ein Teil der Alternativ-Nordsee-Teufler im Steakhouse in Ockholm. Wenn Alternative, dann richtig, und als Alternative zum inflexiblen Griechen wurde diese Lokation gewählt, wo rechtzeitig ein entsprechend großer Tisch reserviert wurde. Vor dem Eintritt steht allerdings das Impfzertifikat. Ich starte die App und sie geht nicht auf. Stattdessen verlangt sie ein Update. Blöd nur, kein Netz. Der Holden geht's nicht anders, doch ganz im Gegensatz zu meinem hat es ihr Handy nach gut 5 Minuten geschafft, das erforderliche Update herunterzuladen und zu installieren. Meins mag nicht. Langsam schwillt mein Hals. Ich fahre runter, starte neu. Es tut sich was. Irgendwann schafft es das Teil endlich, sich zu aktualisieren, und da ist es dann auch. Das Zertifikat. Das ist dann auch wieder so ein Unsinn. Du hast eine App, die ein Zertifikat anzeigen kann. Warum kann sie das nicht durchgehend? Am Zertifikat selbst ändert sich nichts. Nervig das. Überhaupt mag ich Apps nicht, die ohne Update einfach ihre Grundfunktionen quittieren. Endlich drin bessert sich meine Laune wieder, was an den Menschen und am wohlschmeckenden Essen liegt. Auch erhalte ich ein Friesentortenangebot, welches ich nicht abschlagen kann. Das aber nicht für diesen Tag, sondern für einen anderen. Ich werde davon berichten. Auch erfahre ich, dass die bessere Alternative zu Annis und Bentes Hotdogs Abenra ist. Was? Soll ich jetzt etwa 3 Hotdogs gegeneinander testen? Der Nordseetaufen Samstag begrüßt uns mit brauchbarem Wetter. Wir, die coronaphoben Alternativler, treffen uns am Almsinkhaus. Dort gibt es einen Parkplatz und wir werden ihn benutzen. Im Vorbeifahren sehen wir schon alte Bekannte und die Holde parkt zielsicher ein. Offenbar hat unsere Nebenvorparkerin nicht schräg genug geparkt, sodass sich der Parkplatz-Blockwart genötigt fühlt, einzuschreiten, woraufhin sie schräger um- und einparkt. Während dieser Aktion parken bereits 2 andere Fahrzeuge neben uns. Weil nun das Auto der Holden durch das Umparken der Vorparkerin schlecht eingeparkt ausschaut, setzt die Holde das Auto einfach in die rückwärtige Reihe, was die Optik der Schrägparkreihe endgültig ruiniert. Dies bemerkt der Blockwart jedoch nicht, weil er anderweitig beschäftigt ist. Unterdessen haben sich alle bekannten Teilnehmer der Halligwanderung eingefunden. Gerade als wir starten, trudeln noch zwei Nachzügler ein. Wie ich erfahre, hatten sie eigentlich die Schiffstour gewählt, sich aber kurzfristig umentschlossen. Die Wanderung zur Hamburger Hallig gestaltet sich kurzweilig. Schnell vergeht die Zeit und ehe ich mich versehe, sind wir auch schon da. Da wir für die Innengastronomie nicht reserviert haben, bleibt uns nichts anderes übrig, als draußen zu sitzen. Tische umstellen ist dort zudem seitens der inflexiblen Betreiber nicht gewünscht, was uns zur Grüppchenbildung zwingt. Süßes oder Herzhaftes? Beides? Luxusprobleme. Ich wähle Lammfrikadellen mit Bratkartoffeln und Estragon-Senf. Lecker. Die Zeit vergeht wie im Fluge und nachdem wir noch einen Abstecher zum Ende der Hallig gemacht haben, spazieren wir zum Almsinkhaus zurück. Abends treffen wir uns bei Paulsen, einem Landgasthaus, wo uns ein reservierter Tisch für einen 2-Stunden-Slot erwartet. Danach sind einige Nordseeteuflerinnen dran, deren Eintreffen wir während des Essens dank Parkplatzblick mitbekommen. Soweit zur Nordseetaufe oder dem Alternativprogramm. Abschließend noch ein Gedanke. Das Schiff war, soweit ich es aus Twitter-Nachrichten schließen kann, circa zur Hälfte besetzt. Was wäre gewesen, wenn? Ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer der Fahrt ungeimpft waren, gehe aber davon aus, dass die Mehrzahl mutmaßlich geimpft gewesen ist. Auch gehe ich davon aus, dass die Teilnehmer der Halligwanderung alle mitgefahren wären, wenn es auf dem Schiff 2G gegeben hätte. Durch die 3G, nicht die 3G-Plus-Regelung, hat Alex sich mit dem Argument, niemanden ausschließen zu wollen, Ungeimpften gegenüber einerseits neutral positioniert, andererseits aber indirekt all jene ausgeschlossen, die weniger risikofreudig und mehr auf ihre Gesundheit bedacht sind. Letztendlich alle Teilnehmer unserer Gruppe plus diejenigen, die gar nicht erst kamen, weil sie ausschließlich wegen der Schiffsfahrt teilgenommen hätten, was ihnen mangels 2G zu riskant war. Interessanterweise finden sich in dieser Gruppe auch all jene, die anfangs neben Alex bei der Planung dabei waren. Immerhin reden wir grob von einer Inzidenz über 300 bezogen auf alle Ungeimpften bei einer Impfbeteiligung von 66%. Das scheint Alex aber egal zu sein, denn offenbar hat ihm die Veranstaltung so sehr gefallen, dass er für das Frühjahr eine weitere Fahrt in dieser minimierten Gruppengröße andenkt. Zumindest twitterte er Letzteres, worauf sich einigen Nicht-Teilnehmern der Gedanke aufdrängte, dass Alex sich nun neuem Klientel zuwendet. Wie auch immer. Die Nordseetaufe wird sich weiterentwickeln, wie in welche Richtung und wie umstritten. Wir werden es erleben. Sonntag machen wir einen Abstecher in den Rickelsbüller Kog. Am alten Zollhaus gibt es Kuchen, wie fein. Da könnte ich ja mal schauen, ob es Friesentorte gibt. Es gibt keine. Allerdings eine Friesenschnitte. Was das angeht, bin ich flexibel, darum wähle ich sie, zumal ich einen geschmacklichen Vergleich benötige. Schließlich hat eine Freundin angeboten, mir eine Friesentorte zu machen. Besagte Friesenschnitte besteht aus Blätterteig, dazwischen Sahne, Pflaumenmus und Zimt. Insgesamt ein überaus fragiles Gebilde. Kaum versucht man, die Gabel in den Blätterteigdeckel zu stecken, quillt darunter alles raus. Glücklicherweise ist der Teller etwas breiter, sodass die Sauerei darauf verbleibt. Gar nicht so einfach zu essen, so eine Friesenschnitte. Aber lecker. Derartig gestärkt machen wir uns auf in den Kog. Dort gibt es eine Vogelbeobachtungshütte und darin einen Cache. Die Hütte kenne ich, hier war ich mal im Juli 2018 wegen eines Earth-Caches. In der rohen Hütte sollen die Beobachtungsluken bei Nichtgebrauch verschlossen sein. Wir machen auf und schauen raus. Schilf und Vögel. Kerzenwachsflecken auf dem Tisch. Vielleicht werden hier auch Schäferstündchen abgehalten mit der allgegenwärtigen Gefahr des Erwischtwerdens. Vogelbeobachtung. Ja, nee, ist klar. Danach wechseln wir die Lokation zum Schöpfwerk Südwesthörn und der nahegelegenen Badestelle. Baden wollen wir nicht, vielleicht etwas Atmo einfangen. Schön soll es dort sein und ist es tatsächlich auch. Viel Deich, viele Schafe, ein Steg, viel Watt, ein Siel und laute im Wechsel schreiende, hustende Kinder mit und von Menschen mit sächsischem Akzent. Okay, die haben jetzt wohl Herbstferien. Bevor sich an dieser Stelle wieder jemand aufregt, wieso ich das so sagen kann, weil es so ist. Wären sie nicht da gewesen, hätte ich es nicht erwähnen können. So hat's mich gestört, weshalb wir einen guten Kilometer weitergezogen sind. Da war dann Ruhe. Geht doch. Da war es abgesehen vom Wind so ruhig, dass man die Schafe grasrupfen hören konnte. Ich lese nun aus dem Zyklus Nordfriesland, Nordfrimmeriks. Nordfrimmeriks. Auf eines Deiches Krone liegt einsam ne Melone. Es kommt ein schwarzes Schaf vorbei, doch diesem ist das einerlei. Es sucht eine Zitrone. Die weißen Schafe stört das wenig, denn immerhin ist Schwarzschaf König. Sie schauen auf den Horizont, wo Hans der böse Blanke wohnt. Doch heute ist es Phönik. Die See hat sich zurückgezogen und Wasser läuft aus allen Kogen heraus in Priel und Watt. Man sagt, bei Ebbe musset dat, alsbald die Flut bringt neue Wogen. Das Wasser kehrt zurück mit Sturm, zurück ins Watt zieht sich der Wurm, die Woge bricht an Buhnes Stein, in jedes Siel drückt's Wasser rein, am Hafen leucht der Turm. Weit übers Wasser strahlt sein Schein, könnt eines Schiffers Hoffnung sein, als übers Wasser unvermutet ein Nebelhorn herübertutet, dann läuft ein Krabbenkutter ein. Der Sturm ebbt ab im Tidenlauf, am Morgen geht die Sonne auf, die letzte Böe peitscht die Gischt, als eine letzte Welle bricht, hoch auf den Deich hinauf. Vermisst auf Deiches Krone wird Schwarzschaf nebst Melone, den Schafen ist das einerlei, Hauptsache ist der Sturm vorbei, denn dieser war nicht ohne. Die weißen Schafe stört das wenig, denn Schafe brauchen keinen König, sie lächeln Richtung Horizont, wo Hans der böse Blanke wohnt, doch heute ist's nur Phönig. Auf dem Weg zur Ferienwohnung verspricht das Wetter einen schönen Sonnenuntergang. Grund nochmals den Hafen von Dagebüll aufzusuchen und auf der Kaimauer zu parken. Wir sind nicht die einzigen mit diesem Gedanken, denn dort hatten sich schon einige einen schönen Platz gesichert. Während die Sonne sinkt, laufen Fähren ein und aus. Schön ist es, entschleunigend. Dann kommt ein autoähnliches Gefährt mit Rasenmähermotor. Versicherungskennzeichen, Höchstgeschwindigkeit 45 km pro Stunde. Es kommt mir bekannt vor, denn K2 wird mit solchen Dingern zuweilen abgeholt. Zwei Mädels steigen aus. Laut, albern, aufmerksamkeitserregend, wie Mädels in dem Alter nun mal sind. Die meisten Autos, die dort stehen, sind jedoch mit Pärchen besetzt. Man genießt den Sonnenuntergang in trauter Zweisamkeit. Falsches Publikum. Mutmaßlich deshalb sind die Rasenmähermädels schnell wieder weg. Dann geht die Sonne unter und ein schöner Tag klingt langsam aus. Genau wie diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 68 vom 11.11.2021. Tete, tete, tete. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @RadioKRD entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi. Wusstet ihr eigentlich, dass man mit einem Mikrofonständer Töne erzeugen kann? Also, schöne Töne, bassige Töne, ist mir eben durch Zufall passiert und ich dachte, och, das probiere ich jetzt einfach nochmal aus. Also, so zum Abschluss. Zum Abschluss schöne Töne. Naja, egal.